Karl May, Der Schatz im Silbersee. Folge 5. Die Tramps sahen ihren Anführer neugierig an. In der Hauptsache wussten sie, woran sie waren, aber sie konnten einige seiner Fragen und Erkundigungen nicht in den richtigen Zusammenhang bringen. »Da schaut ihr mich nun um Auskunft an«, sagte er, indem sein Gesicht ein überlegenes, selbstgefälliges Lächeln zeigte. $9,000 in Banknoten, also bares Geld und nicht etwa Schecks oder Wechsel, bei deren Präsentation man in Gefahr geraten kann, festgenommen zu werden. Das ist eine tüchtige Summe, die uns willkommen sein wird. Wenn wir sie haben, fiel derjenige ein, welcher für die anderen den Sprecher zu machen pflegte. »Wir haben sie. Noch lange nicht.« »Oho! Wenn ich es sage, so ist es so.« »Nun, wie bekommen wir sie denn?« »Wie sollen wir das Messer erhalten? Ich hole es.« »Aus der Schlafkabine?« »Ja.« »Du selbst?« »Natürlich. So eine wichtige Arbeit überlasse ich keinem anderen.« »Und wenn man dich erwischt?« »Das ist unmöglich. Mein Plan ist fertig und er wird gelingen.« »Wenn's wahr ist, soll es mir lieb sein, aber der Ingenieur wird sein Messer beim Erwachen vermissen. Dann geht der Teufel los.« »Ja, dann geht freilich der Teufel los. Aber wir sind fort.« »Wohin?« »Welche Frage? An das Ufer natürlich.« »Sollen wir etwa hinüberschwimmen?« »Nein, das mute ich weder mir noch euch zu. Ich bin kein übler Schwimmer, aber des Nachts möchte ich mich doch diesem breiten Strome, dessen Ufer man kaum sieht, nicht anvertrauen.« »So meinst du, dass wir uns eines der beiden Boote bemächtigen?« »Auch das nicht.« »Unmöglich wäre es zwar nicht, dies zu tun, ohne dass es gesehen wird, aber ich will lieber mit Umständen rechnen, welche mir bekannt sind, als mit solchen, die ganz unerwartet eintreten und die Ausführung meines Plans unmöglich machen können.« »So sehe ich nicht ein, in welcher Weise wir ans Land kommen sollen, bevor der Diebstahl entdeckt ist.« »Das ist eben ein Beweis, dass du ein Kindskopf bist. Warum habe ich mich denn so angelegentlich nach dem Kielraum erkundigt?« »Das kann ich nicht wissen.« »Wissen freilich nicht, aber erraten. Schau dich um.« »Was steht dort neben der Ankertaurolle?« »Das scheint ein Werkzeugkasten zu sein.« »Erraten. Ich habe gesehen, dass er Hammer, Feilen, Zangen und mehrere Bohrer enthält, unter denen einer ist, dessen Gewinde einen Durchmesser von 1,5 Zoll hat. Nun vereinige einmal beides, den Kielraum und diesen Bohrer. Thunderstorm! Willst du etwa das Schiff anbohren?« fuhr der andere auf. »Allerdings will ich das.« »Dass wir alle ersaufen? Pshaw! Mache dich nicht lächerlich. Vom Ertrinken ist keine Rede. Ich will nur den Käpt'n zwingen, ans Ufer zu legen.« »Ach so. Aber wird das gelingen?« »Jedenfalls. Wenn das Schiff Wasser zieht, muss ein Leck da sein. Und wenn ein Leck da ist, fährt man an das Ufer, um der Gefahr zu entgehen und das Schiff mit Muße zu untersuchen. Aber wenn man es zu spät bemerkt, sei doch nicht so ängstlich. Wenn das Schiff sinkt, was sehr langsam geschieht, so steigt die Wasserlinie außen. Das muss der Offizier oder Steuermann bemerken, wenn er nicht blind ist. Es wird das einen solchen Lärm und Schreck geben, dass der Ingenieur zunächst gar nicht an sein Messer denken wird. Wenn er dann den Verlust entdeckt, sind wir längst fort. Und wenn er doch an das Messer denkt, und zwar am Ufer anlegt, aber keinen Menschen aussteigen lässt, man muss alles überlegen. So wird man auch nichts finden. Wir binden das Messer an eine Schnur, lassen es an derselben ins Wasser hinab und befestigen das andere Ende draußen am Schiffe. Wer es da findet, der muss geradezu allwissend sein. Dieser Gedanke ist freilich nicht übel. Was aber dann, wenn wir vom Schiffe sind? Wir wollten doch eigentlich so weit wie möglich mit demselben fahren. Für $9,000 läuft man gern eine Strecke. Wenn wir teilen, kommt auf den Kopf eine Summe von weit über $400. Übrigens werden wir uns nicht so lange auf unsere Beine zu verlassen brauchen. Ich denke, dass wir bald eine Farm oder ein Indianerlager treffen, wo wir uns Pferde kaufen können, ohne sie zu bezahlen. Das lasse ich gelten. Und dann reiten wir wohin? Zunächst nach dem Blackbeer-Flusse. Etwa zu den Rafters, von denen der Schwarze sprach, ja. Es ist sehr leicht, ihr Lager auszukundschaften. Natürlich lassen wir uns dort nicht sehen, sondern lauern den Schwarzbärtigen ab, um auch ihm sein Geld abzunehmen. Ist das geschehen? So haben wir genug, um uns für unseren weiten Ritt ausrüsten zu können. Auf die Eisenbahnkasse wollen wir also dann verzichten? Keineswegs. Sie wird viele, viele Tausende enthalten, und wir werden uns dieses Geld holen. Wir werden aber toren, wenn wir nicht schon vorher alles Mögliche mitnehmen. Und nun wisst ihr, woran ihr seid. Heute Abend gibt's zu tun, und an Schlaf ist nicht zu denken. Darum legt euch jetzt aufs Ohr, damit ihr dann frisch seid und gut marschieren könnt. Dieser Weisung wurde Folge geleistet. Es herrschte überhaupt infolge der großen Hitze auf dem Schiffe eine ganz ungewöhnliche Stille und Ruhe. Die Landschaft rechts und links des Flusses bot nichts, was die Aufmerksamkeit der Passagiere auf sich zu ziehen vermochte, und so verbrachte man die Zeit schlafend oder wenigstens in jenem Hindämmern, welches das Mittelding zwischen Schlafen und Wachen ist und weder dem Körper noch dem Geiste eine wirkliche Erholung gewährt. Erst gegen Abend, als die Sonne sich dem Horizonte näherte, gab es wieder Bewegung auf dem Deck. Die Hitze hatte nachgelassen und ein leidlich frischer Luftzug war wach geworden. Die Ladies und Gentlemen kamen aus ihren Kabinen, um diese Frische zu genießen. Auch der Ingenieur befand sich unter ihnen. Er hatte seine Frau und Tochter mit, welch letztere sich von ihrem Schrecken und dem unfreiwilligen Wasserbade vollständig erholt hatte. Diese drei Personen suchten die Indianer auf, da die beiden Damen denselben noch nicht gedankt hatten. Der Alte und der junge Bär hatten den ganzen Nachmittag mit echt indianischer Ruhe und Unbeweglichkeit auf derselben Kiste zugebracht, auf welcher sie schon gesessen hatten, als sie von Tante Droll begrüßt worden waren. Sie saßen auch jetzt noch da, als der Ingenieur mit Frau und Tochter zu ihnen kam. »He, bag schei, bag matelumakik. Jetzt werden sie uns Geld geben«, sagte der Vater in der Tonkawa-Sprache zu seinem Sohne, als er sie kommen sah. Sein Gesicht verfinsterte sich, da die von ihm angegebene Art und Weise der Dankbarkeit für einen Indianer eine Beleidigung ist. Der Sohn hielt die rechte Hand mit dem Rücken nach oben gerichtet vor sich hin und ließ sie dann rasch sinken, was so viel bedeutet, dass er mit seinem Vater nicht derselben Ansicht sei. Sein Auge ruhte mit Wohlgefallen auf dem Mädchen, welches er gerettet hatte. Dieses kam mit raschen Schritten auf ihn zu, nahm seine Hand zwischen die ihrigen beiden, drückte sie herzlich und sagte, »Du bist ein guter und mutiger Knabe. Schade, dass wir uns nicht nahe wohnen. Ich würde dich lieb haben.« Er sah ihr ernst in das rosige Gesichtchen und antwortete, »Mein Leben würde dir gehören.« Der große Geist diese Worte hören, er wissen, dass sie wahr sind. So will ich dir wenigstens ein Andenken geben, damit du dich meiner erinnerst. Darf ich? Er nickte nur. Sie zog einen dünnen Goldring von ihrem Finger und steckte ihm denselben an den linken kleinen Finger, an welchen er gerade passte. Er blickte auf den Ring und dann auf sie, griff unter seine Zuniedecke, nestelte etwas vom Halse los und gab es ihr. Es war ein kleines, starkes, viereckiges Lederstück, weiß gegerbt und glatt gepresst, auf welches einige Zeichen eingepresst waren. »Ich dir auch geben, Andenken«, sagte er, »es ist Totem von Nintropanomosch. Nur Leder, kein Gold. Aber wenn du kommen in Gefahr bei Indianer und es vorzeigen, dann Gefahr gleich zu Ende. Alle Indianer kennen und lieben Nintropanomosch und gehorchen seinem Totem.« Sie verstand nicht, was ein Totem sei und welch einen großen Wert es unter Umständen haben kann. Sie wusste nur, dass er ihr für den Ring ein Stück Leder als Gegengabe schenkte, aber sie zeigte sich nicht enttäuscht. Sie war zu mild und gutherzig, als dass sie es über das Herz gebracht hätte, ihn durch die Zurückweisung seiner scheinbar armseligen Gabe zu kränken. Darum band sie sich das Totem um den Hals, wobei die Augen des jungen Indianers vor Vergnügen leuchteten, und antwortete: »Ich danke dir. Nun besitze ich etwas von dir und du hast etwas von mir. Das erfreut uns beide, obgleich wir uns auch ohne diese Gaben nicht vergessen würden.« Jetzt bedankte sich auch die Mutter des Mädchens, und zwar durch einfachen Händedruck. Dann sagte der Vater: »Wie soll nun ich die Tat des kleinen Bären belohnen? Ich bin nicht arm, aber alles, was ich habe, wäre zu wenig für das, was er mir erhalten hat. Ich muss also sein Schuldner bleiben, aber auch sein Freund dazu. Nur ein Andenken kann ich ihm geben, mit welchem er sich gegen seine Feinde schützen kann, wie er meine Tochter gegen den Panther verteidigt hat. Wird er diese Waffen nehmen? Ich bitte ihn darum.« Er zog zwei neue, sehr gut gearbeitete Revolver, deren Kolben mit Perlmutter ausgelegt waren, aus der Tasche und hielt sie ihm entgegen. Der junge Indianer brauchte sich keinen Augenblick über das, was er zu tun habe, zu besinnen. Er trat einen Schritt zurück, richtete sich kerzengerade auf und sagte: »Der weiße Mann bietet mir Waffen. Das große, große Ehre für mich, denn nur Männer erhalten Waffen. Ich nehme sie an und sie nur brauchen dann, wenn verteidigen gute Menschen und schießen auf böse Menschen. Hau!« Er nahm die Revolver und steckte sie unter der Decke in seinen Gürtel. Jetzt konnte sein Vater sich nicht länger halten. Man sah es seinem Gesichte an, dass er mit seiner Rührung kämpfte. Er sagte zu Butler: »Auch ich weiß im Mann danken, das nicht geben Geld wie an Sklaven oder Menschen, die keine Ehre haben. So sein es großer Lohn, den wir nie vergessen. Wir stets Freunde des weißen Mannes, seiner Squaw und seiner Tochter. Er gut bewahren Totem von jungem Bär, es sein auch das meinige. Der große Geist ihm stets schicken Sonne und Freude.« Der Danksagungsbesuch war zu Ende, man reichte sich nochmals die Hände und trennte sich dann. Die beiden Indianer setzten sich wieder auf ihre Kiste. »Tua Enoch«, gute Leute, sagte der Vater. »Tua Tua Enoch«, sehr gute Leute, stimmte der Sohn bei. Das waren die einzigen Herzensergüsse, welche ihre indianische Schweigsamkeit ihnen nun noch gestattete. Der Vater fühlte sich ganz besonders dadurch geehrt, dass man nicht auch ihn, sondern nur seinen Sohn, auf welchen er so stolz war, beschenkt hatte. Dass der Dank des Ingenieurs nach indianischen Begriffen mit solcher Zartheit ausgefallen war, hatte seinen Grund nicht in ihm selbst. Er war mit den Ansichten und Gebräuchen der Roten zu wenig vertraut, als dass er hätte wissen können, wie er sich in diesem gegebenen Falle zu verhalten habe. Darum hatte er Old Firehand um Rat gefragt und war von ihm unterrichtet worden. Jetzt kehrte er zu ihm zurück, der mit Tom und Droll vor der Kajüte saß, und erzählte ihm von der Aufnahme, welche die Geschenke gefunden hatten. Als er das Totem erwähnte, konnte man aus seinem Tone hören, dass er die Bedeutung desselben nicht ganz zu schätzen wisse. Darum fragte ihn Old Firehand: »Ihr wisst, was ein Totem ist, Sir?« »Ja, es ist das Handzeichen eines Indianers, etwa wie bei uns das Petschaft oder Siegel, und kann in den verschiedensten Gegenständen und aus den verschiedensten Stoffen bestehen. Diese Erklärung ist richtig, aber nicht ganz gründlich. Nicht jeder Indianer darf ein Totem führen, sondern nur berühmte Häuptlinge haben es. Dass dieser Knabe schon eins besitzt, ist, auch abgesehen davon, dass es zugleich dasjenige seines Vaters ist, ein Beweis, dass er bereits Taten hinter sich hat, welche selbst von den roten Männern für ungewöhnliche gehalten werden, So dann sind die Totems je nach ihrem Zwecke verschieden. Eine gewisse Art wird allerdings nur zum Zwecke der Legitimation und Bekräftigung benutzt, also allerdings wie bei uns das Siegel oder die Unterschrift. Diejenige Art aber, welche für uns Bleichgesichter die wichtigste ist, gilt als eine Empfehlung dessen, der es erhalten hat. Die Empfehlung kann je nach ihrer Art und Weise, also nach dem Grade ihrer Wärme, eine verschiedene sein. Lasst mich doch einmal das Leder sehen. Das Mädchen gab es ihm, und er betrachtete es genau. »Könnt ihr diese Zeichen enträtseln, Sir?« fragte Butler. »Ja«, nickte Old Firehand. »Ich bin so oft und so lange bei den verschiedensten Stämmen gewesen, dass ich nicht nur ihre Dialekte spreche, sondern auch ihre Schriftzeichen verstehe. Dieses Totem ist ein höchst wertvolles, wie selten eins verschenkt wird. Es ist im Tonkawa abgefasst und lautet Shakei Kauwan El Latan. Henshon Shakin, Henshon Shakin, Shakei Kauwan El Latan Heel Nia. Diese Worte heißen genau übersetzt: Sein Schatten ist mein Schatten, und sein Blut ist mein Blut, er ist mein älterer Bruder. Und darunter steht das Namenszeichen des jungen Bären. Die Bezeichnung älterer Bruder ist noch ehrenvoller als bloß Bruder. Das Totem enthält eine Empfehlung, wie sie wärmer nicht gedacht werden kann. Wer dem Besitzer desselben etwas zuleide tut, hat die strengste Rache des großen und des kleinen Bären und aller ihrer Freunde zu erwarten. Wickelt das Totem gut ein, Sir, damit die rote Farbe der Zeichen sich erhält. Man weiß nicht, welche großen Dienste es euch erweisen kann, da wir in die Gegend wollen, wo die Verbündeten der Tonkawa wohnen. An diesem kleinen Lederstückchen kann das Leben vieler Menschen hängen. Der Steamer hatte während des Nachmittags Osak, Fort Smith und Van Buren passiert und erreichte jetzt den Winkel, in welchem das Bett des Arkansas eine entschiedene Bewegung nach Norden macht. Der Kapitän hatte verkündet, dass man ungefähr 2 Stunden nach Mitternacht vor Gibson erreichen werde, wo er bis morgen liegen bleiben müsse, um sich nach dem weiteren Wasserstande zu erkundigen. Um bei der Ankunft dort munter zu sein, legten sich die meisten Reisenden sehr zeitig schlafen, denn es stand zu erwarten, dass man in Fort Gibson gleich bis zum Morgen wach bleiben werde. Das Deck leerte sich gänzlich von den Kajütenpassagieren, und auch der Salon enthielt nur wenige Personen, welche bei Schach und anderen Spielen saßen. In dem daran stoßenden Rauchsalon saßen nur 3 Personen, nämlich Old Firehand, Tom und Troll, welche sich ungestört von anderen über ihre Erlebnisse unterhielten. Der Erstere wurde von den anderen beiden mit einer an Ehrfurcht grenzenden Hochachtung behandelt, welche aber nicht verhinderte, dass er über die Verhältnisse und nächsten Absichten der Tante Droll noch nichts Genaues hatte erfahren können. Jetzt erkundigte er sich, wie Droll zu der sonderbaren Bezeichnung Tante gekommen sei. Der Befragte antwortete: »Ihr kennt ja die Gewohnheit der Westmänner, jedem einen Spitz- oder Kriegsnamen zu geben, welcher sich auf eine hervorragende Eigentümlichkeit des Betreffenden bezieht. Ich sehe in meinem Sleeping-Gown allerdings einem Frauenzimmer ähnlich, zu welchem Umstande auch meine hohe Stimme passt. Früher sprach ich im Basse, aber eine riesige Erkältung hat mich um die tiefen Töne gebracht. Da ich nun ferner die Gewohnheit habe, mich eines jeden braven Kerls wie eine gute Mutter oder Tante anzunehmen, so hat man mir den Namen Tante Droll gegeben.« »Aber Droll ist doch nicht etwa euer Familienname?« »Nein, ich bin gern lustig, vielleicht auch ein wenig drollig, daher der Name.« »Darf man nicht vielleicht euren wirklichen hören? Ich heiße Winter und Tom heißt Großer. Ihr habt schon gehört, dass wir eigentlich Deutsche sind. Ihr scheint eure Herkunft aber in tiefes Dunkel hüllen zu wollen. Ich habe freilich Gründe, nicht davon zu sprechen, aber nicht etwa, weil ich mich über irgendetwas zu schämen hätte. Diese Gründe sind mehr geschäftlicher Art.« »Geschäftlich? Wie soll ich das verstehen? Davon vielleicht später. Ich weiß wohl, dass ihr gern wissen wollt, was ich jetzt im Westen treiben will und warum ich mich dabei mit einem 16-jährigen Buben schleppe. Es kommt schon noch die Zeit, in welcher ich es euch sage. Was nun meinen Namen betrifft, so würde ein Dichter über denselben erschrecken. Er ist nämlich ungeheuer unpoetisch. Schadet nichts, niemand ist schuld an seinem Namen, also heraus damit. Droll machte das eine Auge zu, drückte und schluckte, als ob ihn etwas würge, und stieß dann die drei Worte hervor: Ich heiße Pampel. Was? Pampel? Lachte Old Firehand. Poetisch ist dieses Wort freilich nicht, und wenn ich lache, so geschieht dies nicht wegen des Namens, sondern wegen des Gesichtes, welches ihr bei demselben macht. Es sah ja gerade aus, als ob es einer Dampfmaschine bedürfe, um ihn herauszutreiben. Übrigens ist dieser Name gar nicht selten. Ich habe einen Geheimrat Pampel gekannt, welcher ihn mit großer Würde trug. Aber das Wort ist deutsch. Ihr seid wohl auch von deutscher Abstammung? Ja. Und in den Vereinigten Staaten geboren? Da machte Droll sein listigstes und lustigstes Gesicht und antwortete in deutscher Sprache: Nee, das ist mir damals gar nicht eingefallen. Ich habe mir ein deutsches Elternpaar herausgesucht. Was? Also ein geborener Deutscher, ein Landsmann, rief Old Firehand. Wer hätte das gedacht? Das haben sie nicht denken können. Und ich habe gemeint, mir sieht Mersch sofort an, dass ich als Urenkel der alten Germanen geboren bin. Könnte sie vielleicht erraten, wo ich meine ersten Kinderstiefel angetreten und abgelaufen habe? Natürlich, ihr Dialekt sagt es mir. Sagt das wirklich noch? Das kann mich außerordentlich freuen, denn gerade auf unseren schönen Dialekt bin ich stets geradezu versessen gewesen, was mir leider später meine ganze Karriere verdorben hat, wenn's nötig ist. Also, sagen Sie mal, wo bin ich denn geboren? Im schönen Herzogtume Altenburg, wo die besten Quarkkäse gemacht werden. Richtig, im Altenburgschen. Sie haben's sofort erraten. Und was mit der Käse ist, auch sehr wahr. Sie werden Querschor genannt und in Deutschland gibt's nicht ihresgleichen. Wissen Sie, ich habe Sie überraschen wollen und darum nicht gleich gesagt, dass ich auch Landsmann von Ihnen bin. Jetzt aber, wo wir so hübsch alleine beisammen sitzen, ist mir's endlich herausgefahren und nun wollen wir von unsere schöne Heimat spreche, die mir nicht aus dem Sinne kommt, obgleich ich schon so lange hier im Lande bin. Es hatte allen Anschein, dass ich nun eine sehr animierte Unterhaltung entwickeln werde. Leider aber war das nicht der Fall, denn einige der im Salon gewesenen Herren waren des Spielens satt geworden und kamen jetzt herein, um noch einen tüchtigen Smoke zu tun. Sie verwickelten die Anwesenden in ihr Gespräch und nahmen sie so in Anspruch, dass dieselben es aufgeben mussten, ihr Thema festzuhalten. Als man sich später trennte, um schlafen zu gehen, verabschiedete sich Droll von Old Firehand mit den Worten: »Das war jammerschade, dass man nicht weiterreden konnte, doch morgen ist auch noch ein Tag, wo man unser Gespräch fortsetzen könne. Gute Nacht, Herr Landsmann, schlafe Sie wohl und ein bisschen rasch. Denn nach Mitternacht müssen wir schon wieder auf.« Jetzt waren alle Kabinen besetzt und in den Salons wurden die Lichter verlöscht. An Deck brannten nur noch die beiden vorgeschriebenen Laternen, die eine vorn an der Bugspitze und die andere hinten. Die erstere beleuchtete den Fluss so hell und so weit, dass ein am Ausguck stehender Matrose etwaige im Wasser liegende Hindernisse noch rechtzeitig sehen und melden konnte. Dieser Mann, der Steuermann und der auf dem Deck hin und her spazierende Offizier waren die einzigen Menschen, welche wach zu sein schienen, die Bedienung der Maschine ausgenommen. Auch die Tramps lagen da, als ob sie schliefen, in ziemlicher Entfernung von den Matrosen, welche der unten herrschenden Wärme wegen auch oben lagen. Der Colonel hatte schlauerweise seine Leute rund um die nach unten führende Luke platziert, so dass niemand, ohne gesehen zu werden, zu derselben konnte. Natürlich schlief kein einziger von ihnen. »Eine verteufelte Geschichte«, flüsterte er demjenigen zu, welcher neben ihm lag. Ich habe doch nicht daran gedacht, dass des Nachts hier vorne ein Mann steht, um das Fahrwasser zu beobachten. Der Kerl ist uns im Wege.« »Nicht so, wie du denkst. In dieser Dunkelheit kann er nicht bisher zur Luke sehen. Es ist Rabennacht, kein einziger Stern steht am Himmel. Überdies hat er scharf in den Lichtkreis der Laternen zu sehen und ist also geblendet, wenn er sich umdreht.« »Wann beginnen wir?« »Sofort. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Denn vor Fort Gibson müssen wir fertig sein.« »Natürlich holst du zuerst das Geld.« »Nein, das wird eine Dummheit sein.« »Wenn der Ingenieur erwacht und den Diebstahl bemerkt, bevor das Schiff ans Ufer muss, kann alles fehlschlagen.« »Hingegen, wenn wir anlegen müssen, ehe ich das Geld habe, ist noch gar nichts verloren, denn es wird ganz leicht sein, ihm in der Verwirrung des Landens das Messer zu entreißen und mit demselben zu verschwinden. Den Bohrer habe ich schon, ich steige jetzt hinab. Solltest du mich warnen müssen, so huste laut. Ich werde es wohl hören.« Er schob sich, von der dichten Finsternis begünstigt, an die Luke und setzte die Füße auf die schmale Treppe, welche hinabführte. Die 10 Stufen, welche sie hatte, waren schnell zurückgelegt. Nun untersuchte er die Diele, indem er sie betastete. Er fand die Luke, welche weiter nach unten führte, und stieg die 2. Treppe hinab, welche mehr Stufen als die obere besaß. Unten angekommen, strich er ein Zündholz an und leuchtete um sich. Um sich genau zu orientieren, musste er weitergehen und noch mehrere Hölzer verbrennen. Der Raum, in welchem er sich befand, war mehr als manneshoch und führte fast bis in die Mitte des Schiffes. Durch keine Zwischenwand getrennt, hatte er die ganze Breite des untern Schiffskörpers von einer Seite zur anderen. Einige kleine Gepäckstücke lagen umher. Jetzt trat der Colonel an die Backbordseite und setzte den Bohrer, natürlich unter der Wasserlinie, an die Schiffswand. Unter dem kräftigen Drucke seiner Hand griff das Werkzeug ein und fraß schnell in dem Holze weiter. Dann gab es einen harten Widerstand, das Blech, mit welchem der unter Wasser stehende Teil des Schiffes bekleidet war. Dieses musste mit dem Bohrer durchschlagen werden. Aber es waren zur schnelleren Füllung des Raumes wenigstens 2 Löcher nötig. Der Colonel bohrte also zunächst möglichst weit hinten ein 2., auch bis auf das Blech. Dann hob er einen der harten Steine auf, welche als Ballast dalagen, und schlug damit so lange auf den Griff des Bohrers, bis dieser durch das Blech gedrungen war. So verdrang das Wasser herein und benetzte ihm die Hand, aber als er den Bohrer mit einiger Anstrengung zurückgezogen hatte, traf ihn ein starker, kräftiger Wasserstrahl, so dass er schnell weichen musste. Das Klopfen war bei dem Geräusch, welches die Maschine machte, ganz unmöglich zu hören gewesen. Nun schlug er auch das Blech des ersten Loches, welches der Treppe näher war, durch und kehrte nach oben zurück. Er hatte den Bohrer in der Hand behalten und warf ihn erst, als er sich vor der obersten Treppe befand, weg. Warum sollte er ihn erst noch mit hinaufnehmen? Bei den Seinen angekommen, wurde er leise gefragt, ob es gelungen sei. Er antwortete bejahend und erklärte, nun sofort nach der Kabine Nummer 1 zu schleichen. Der Salon und das daran stoßende Rauchzimmer lagen auf dem Hinterdeck, an beiden Seiten die Kabinen. Jede derselben hatte eine eigene in den Salon führende Tür. Die Außenwände, aus leichtem Holzgetäfel bestehend, waren mit ziemlich großen Fenstern versehen, deren Öffnungen jetzt nur mit Gaze verschlossen waren. Zwischen jeder Kabinenseite und dem betreffenden Schiffsborde führte ein schmaler Gang hin, der leichteren Passage wegen. Nach dem Gange linker Hand, also Steuerbord, hatte sich der Colonel zu wenden. Die Kabine Nummer 1 war die erste, lag also an der Ecke. Er legte sich auf den Boden und kroch vorsichtig nach vorn, hart an der Reling, also am Schiffsrande, um von dem hin und her spazierenden Offizier nicht bemerkt zu werden. Er erreichte sein Ziel glücklich. Durch die Gase des ersten Fensters fiel ein leiser Schein heraus. Es brannte Licht in der Kabine. Sollte Butler noch wach sein, vielleicht lesen? Aber der Colonel überzeugte sich, dass auch in den anderen Kabinen Licht war, und das beruhigte ihn. Vielleicht erleichterte gerade diese Beleuchtung die Ausführung seines Vorhabens, welche im Dunkel ziemlich schwierig war. Er zog sein Messer und zerschnitt die Gaze geräuschlos von oben bis unten. Ein Vorhang verhinderte ihn, durch das Fenster in die Kabine zu sehen. Er schob denselben leise zur Seite. Er hätte vor Freude über das, was er sah, laut aufjubeln mögen.